Station 1. Hören, Teil 4. Beispiel. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben Passanten auf der Straße gefragt, was sie im Arbeits- und Berufsleben wichtig finden. Wir haben viele Antworten bekommen und bieten hier eine kleine Auswahl. Ich finde es schrecklich, wenn man in seinem Job immer dasselbe machen muss. Das ist wirklich langweilig. Früher hatte ich so einen Job, aber den habe ich dann gekündigt. Meine neue Arbeit ist richtig spannend und abwechslungsreich. Das habe ich mir immer gewünscht. Was finde ich bei der Arbeit wichtig? Auf diese Frage habe ich eigentlich gar keine richtige Antwort, denn ich bin zurzeit arbeitslos. Wichtig ist für mich deshalb vor allem, dass ich Arbeit finde, egal ob am Tag oder in der Nacht, drinnen oder draußen. Hauptsache, ich habe Arbeit und verdiene genug, um Essen, Kleidung und Miete zu bezahlen. Natürlich muss die Bezahlung stimmen. Kolleginnen und Kollegen und die Vorgesetzten sollten nett sein und so weiter. Für mich ist aber am wichtigsten, dass ich nicht lange zur Arbeit fahren muss. Ich finde, 8 Stunden Arbeit am Tag sind genug. Und dann ist es zu viel, wenn man wie viele von meinen Kollegen noch 2 Stunden Fahrzeit pro Tag hat. Ich brauche von meiner Wohnung zu meinem Arbeitsplatz nur 15 Minuten mit dem Fahrrad. Ich habe vor einem Jahr meine Ausbildung beendet. Jetzt arbeite ich in der Firma, wo ich die Ausbildung gemacht habe. Ich arbeite gerne hier und ich glaube, meine Chancen, in der Firma weiterzukommen, sind gut. Es ist mein Ziel, später Abteilungsleiter zu werden. Die Firma bietet alles: ein gutes Gehalt, gute Sozialleistungen, Sicherheit und Karrieremöglichkeiten, was ich besonders positiv finde.